Genau, also ich freue mich sehr auf die Veranstaltung. Und als erstes möchte ich den freien Journalisten Peter Nowak nach vorn bitten, der ein sehr, sehr spannendes Buch rausgegeben hat, Corona und linke Kritik, in Klammern Fähigkeit. Und möchte ihn jetzt bitten, seinen Beitrag vorzustellen. Ja, danke auch für die Einladung. Ich wollte gleich mich erstmal selber positionieren, weil ich nichts erhalte von dieser Theorie des objektiven Journalismus und so, sondern ich sehe mich ganz klar in der Tradition des Rätekommunismus und des aufständischen Kommunismus, habe deswegen auch kein Problem eigentlich mit Masken, denn ich kann mich halt erinnern, in unserer Tradition, wir durften auf Demos immer nicht gehen, weil wir vermummt waren, das zumindest ist jetzt nicht mehr so. Also deswegen habe ich es jetzt nicht so, also das Problem mit den Masken bei mir, es ist dann halt nicht so das Problem, weil es halt, wie gesagt, das war natürlich eigentlich für Autonome auch immer eine Identität. Es gibt Leute, die sehen das ganz anders, aber wie gesagt, da ist auch nochmal so die Frage. Und genau vor 2 Jahren, also kurz vor dem Pandemiebeginn, war es auch mit einem anderen Buch, nämlich Umkämpftes Wohnen, Neue Solidarität in den Städten, auch hier unterwegs, auch in Tübingen. Das war die letzte Veranstaltung, bevor dann der Lockdown begann. Das war dann noch in der Gardensia, also auch ein kleines Projekt, das es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Auch eine der vielen, die dann den Lockdown nicht überlebt haben wahrscheinlich und die dann auch an inneren Zerwürfnissen sind. Also so gesehen ist man da gleich beim Thema. Also es kommt, wie gesagt, aus der außerparlamentarischen Linken. Und ich habe auch in der journalistischen Arbeit, also geht es mir immer um soziale Bewegungen jenseits von Parteien und Großorganisationen, sei es jetzt Mieterinnenbewegung, sei es jetzt Erwerbslose, die gegen Hartz-IV-Regime kämpfen, sei es Streiks, also ich bin auch in der FAU, also in der Basisgewerkschaft Freie Arbeiterinnenunion. Und von daher hat mich natürlich der Lockdown und diese ganze Maßnahme natürlich schon sehr interessiert, gerade die ersten Tage und Wochen, wo ja, also das wissen viele vielleicht gar nicht mehr, wo ja dann auch innerhalb von kürzester Zeit sämtliche sozusagen Veranstaltungen, sämtliche Möglichkeiten, was zu machen, rigoros untersagt wurden. Genau, das war erstmal ja so die Erfahrung. Buchmessen fielen aus, lange geplante Veranstaltungen fielen aus. Und es war dann sogar so, also wie gesagt, man vergisst natürlich sowas sehr schnell, deswegen ist es wichtig, dass zum Beispiel selbst Demonstrationen, antirassistische Demonstrationen, Fahrradkorsos und so, die also alle unter Pandemieauflagen stattgefunden haben, untersagt wurden, Leute wurden kriminalisiert dafür. Also das war die ersten Wochen, so bis März bis Mai 2020 war das ja, also da war das natürlich am schärfsten. Und da gab es natürlich schon so kleine Gruppen, also oder auch Einzelpersonen, wo ich auch zugehörte, die das natürlich von Anfang an publizistisch begleiteten, kritisch begleiteten und dann aber immer auch mit dem Vorbehalt, das ist natürlich wichtig, wir, also die meisten von uns jetzt auch, sind keine Naturwissenschaftlerinnen, wir haben nie sozusagen irgendwie Aussagen zu dem Charakter des Virus und der Krankheit gemacht. Also das ist immer ganz wichtig, also weil das natürlich dann später ja Leute gab, die das generell in Frage gestellt haben und so. Das war nie unsere Position, also das finde ich auch immer wichtig, denn sowohl in der Tradition von Anarchistischen, auch von Kommunistischen oder Rätekommunistischen Sachen, war natürlich immer sehr stark eine Wissenschaftsfreundlichkeit, also auch Anarchistinnen haben vor 150 Jahren schon Darwin und andere medizinische Sachen gemacht, also das heißt eine generelle Ablehnung der Wissenschaft ist jetzt, also und der wissenschaftlichen Erkenntnisse, das war, ist zumindest das, was ich jetzt auf jeden Fall nicht bedienen würde, sondern zu sagen, ja, es gibt Leute und es ist auch gut so, die sich damit befassen, die da auch unsicher sind, die da, und es ist auch durchaus möglich, dass so ein neues Phänomen, eine neue Krankheit erstmal ein Erschrecken auslöst und dass dann eben vielleicht gesehen wird, naja, so im Nachhinein hätte man das vielleicht anders beurteilt. Das finde ich das erstmal alles durchaus zu überlegen. Aber wo ich mich eher und die Leute, mit denen ich da auch in Kontakt stehe und stand, wo sie sehr gewundert haben oder auch irritiert waren, war eben vor allen Dingen, was du ja auch gesagt hast, in der radikalen Linken oder auch in WGs, in linken WGs generell, wo man erwartet hätte, ja, die werden sich da sicherlich aufregen, die werden sich da irgendwelche subversiven Strategien überlegen, dass da dann im Gegenteil das nicht vorgefallen war. Also am Anfang kann man das natürlich ja auch verstehen, weil da war natürlich auch erstmal der Schock oder die Überraschung, was passiert da jetzt? Aber das ist das dann sogar gesteigert hat, also dass man dann sagen kann, nein, die waren nicht nur besonders vorsichtig, auch vielleicht aus Solidarität, sondern irgendwann ist das dann gekippt, also oder relativ schnell, dass sie dann sogar weitergingen als die Staat, also Maßnahmen, in Teilen zumindest, und eben, also mit, nicht nur mit ihren selbst, mit ihren Maßnahmen, sondern auch mit ihren Forderungen an andere. Also das, und das waren so Sachen, die mich und andere dann sehr irritiert haben, und da hat es dann eben, also schon relativ früh im Mai mit den Clemens Heni, also das ist eher aus ein antideutscher Linker, und mit dem Gerald Grünekle, den Anarchisten, das Buch Corona und die Demokratie, eine linke Kritik herausgebracht, im Kritikverlag von dem Clemens Heni, der sonst ist, vor allen Dingen, der ist Antisemitismusforscher, der sonst vor allen Dingen Literatur zu Antisemitismus auch in der Linken herausgegeben hat, deswegen, weil er auch einen eigenen kleinen Verlag hat, deswegen war das da auch sehr schnell möglich. Das war dem Buch in Handgemenge, das auch sehr polemisch, erstmal zugespitzt natürlich, also nicht die naturwissenschaftliche Sachen diskutiert hat, sondern dieses Verhalten, dieses eher autoritäre Verhalten, das dann rüberkam, dass wir so empfunden hatten, dass da relativ schnell schon so im April, Mai in linken Zusammenhängen auskam. Und dann hat dieses Buch aber selber wiederum, also wir als Autoren, also wir waren dann drei Männer in dem Fall, waren dann selber wieder außer Gegenstand dessen, dass wir selber dann, da wir eben natürlich den Virus überhaupt nicht geleugnet hatten und immer ganz klar uns natürlich von jeglicher rechten oder irrationalistischen Ideologie abgegrenzt haben, das haben wir also auch an praktischen Beispielen gemacht, trotzdem dann teilweise in die Nähe gerückt wurden dessen, das hat es dann darin ausgedrückt, dass wir dann, wo ja dann so im Mai, im Sommer, im Spätsommer 2020, wo ja dann auch bestimmte Veranstaltungen wieder möglich waren, da war ja schon mal so eine Pause im Lockdown, bevor dann die nächste Welle kam, da gab es Überlegungen für Veranstaltungen, auch in Berlin, eher in linken Lokalitäten und so, da gab es Zusagen und dann kurzfristig Absagen, weil die gedacht haben, nein, es war klar, wir als Autoren sind jetzt nicht in Verdacht, Corona-Leugner zu sein, der Begriff, den gab es dann schon. Aber es wurde dann die Angst geäußert, es könnten aber in der Veranstaltung Corona-Leugnerinnen oder Leugner sein. Und deswegen konnte die Veranstaltung nicht stattfinden. Und da haben wir dann aber auch gesagt, naja, das ist dann natürlich eine besonders autoritäre Sache, weil du kannst ja gar nicht wissen, was die Leute denken, die auf Veranstaltungen kommen, zum Glück ja auch, ja, also weil das ist ja auch eine Entwicklung, dass wir eben nicht alles noch kontrollieren, das ist ja genau diese Kritik auch an so staatssozialistischen und staatsautoritären Modellen, die ja am liebsten noch vorher die Gedanken der Leute, die geheimen Träume oder sonst was vorher noch kontrollieren wollten. Also da, so, das war, also diese Vorstellung, diese Begründung, dass ja im Publikum Leute sitzen, die so denken könnten. Man kann ja dann immer noch sagen, wenn bestimmte Äußerungen fallen, zum Beispiel Holocaust-Verharmlosungen oder so, dass man dann sagt, das hat keinen Platz. Das verstehen wir natürlich vollständig, das ist ganz klar. Aber schon die Angst, dass Leute so einen Gedanken haben könnten, erst gar keine Veranstaltung zu machen, das hat uns dann bewogen, Online-Veranstaltungen zu machen zu dem Thema. Dann war ja auch schon wieder im Herbst 2020, dann war die nächste Welle, dann war es ja wieder auch nicht möglich, öffentlich das zu machen, wo wir auch am Anfang in den ersten drei Online-Veranstaltungen, die auch alle noch verfolgt werden können online, haben wir uns auch genau erstmal mit dieser Frage beschäftigt, mit dieser Autorität, also Autorität in der Linken oder autoritäres Verhalten, und sind dann aber relativ schnell zu anderen Themen gekommen, also haben dann Referentinnen auch eingeladen aus dem Bildungsbereich, aus dem Gesundheitsbereich, aus Erwerbslosengruppen, aus Obdachlosengruppen und so weiter, also Leute, die ihre ganz konkreten Erfahrungen vermittelt hatten. Und das war damals aber nicht mehr der alte Kreis, also aus dem ersten Buch, sondern da hatten sie es dann eben Anne Seeg, eine ostdeutsche Anarchistin und Oppositionelle aus der DDR, die aber auch in Berlin sehr aktiv in der Erwerbslosenbewegung ist. Gerhard Hahnloser, der hier aus der Gegend kommt und auch eher so Rätekommunist im weitesten ist und als Lehrer in Berlin arbeitet. Elisabeth Voss war da am Anfang noch bei, eine als Anarchistin und langjährige Aktivistin. Und ich, wir hatten uns dann zusammengetan aus den Erfahrungen, die alle auch Erfahrungen gemacht haben dann, wie schwierig es ist, kritische Veranstaltungen zu machen, so im Herbst, Spätsommer, Herbst 2020. Das war dann unser Impuls. Und daraus ist dann eben sind diese 18 Veranstaltungen geworden, mit teilweise 300 Leuten an der Veranstaltung. Der Höhepunkt war dann die Diskussion mit Karl-Heinz Roth. Das war dann im Januar diesen Jahres. Das ist auch ein bekannter Arzt und Sozialrevolutionär, der ein eigenes Buch dann geschrieben hat, aber der da auch kooperiert hat. Und wir hatten auch mit Detlef Hartmann, also mit ganz unterschiedlichen Leuten. Und dann haben wir ja gesagt, das war dann praktisch an uns herangetragen, dass dann Leute sagten, ja, wir haben das jetzt verfolgt. Aber online verfolgt, aber es wäre doch gut, wenn man das auch nachlesen könnte. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir nochmal ein Buch. Wir waren eigentlich am Anfang gar nicht so überzeugt davon, weil wir dann auch gedacht haben, naja, bis das dann rauskommt, da will sicher niemand mehr mit Corona was hören. Also das heißt, das kann sein, dass es dann überhaupt, dass wir dann eben zu spät kommen. Und aber wir hatten dann halt auch den AG Spack Verlag, das ist ein alter linker Verlag, den es dann auch seit den frühen 70ern gibt, die haben uns dann bestärkt, die haben dann gesagt, ja, wenn ihr das Buch machen wollt, gebt es nicht, also dann gebt es sehr schnell raus, also nicht erst in einem Jahr. Und deswegen, das hat uns dann motiviert und das war dann eben dieses Buch Corona und die linke Kritikunfähigkeit, das wir hier auch erwerben können, das hat es da auch mitgebracht. Und das ist also, ich würde sagen, es ist ein pluralistisches in dem Sinne, dass wir eben ein sehr, sehr breites Spektrum von Positionen da eben vorstellen. Also das, so, ich werde mal jetzt die Spannbreite sehen. Also wir haben zwei erklärte Befürworterinnen von Zero-Covid. Das war ja so im Januar, Januar, Februar 21. So eine linke Initiative, die ja auch so mit dem Anspruch aufgetreten ist, die Sprachlosigkeit in der linken Bewegung zu überwinden, mit einer eigenen Initiative, eben, die nannten das solidarischer Lockdown und die eben grob gesagt, also die Vorstellung hatten, dass eben nicht der Freizeit- und Eventbereich geschlossen werden dürfte, sondern wenn dann die Lohnarbeitsbereich, das heißt nicht Parks oder nicht irgendwie Kneipen oder Kinos, während gleichzeitig die Leute weiter eben in teilweise engsten Verhältnissen und mit wenig Arbeit, Gesundheitsschutz arbeiten müssen. Das war deren Ansatz. Und natürlich mit dem Hintergedanken, dass die Leute dann trotzdem weiter bezahlt werden. Das war natürlich der springende Punkt. Und die Initiative wurde, also die wurde halt schon von, hatte sehr schnell, hat sie natürlich auch, hatte einen großen Anhang in sehr unterschiedlichen Kreisen, von anarchistischen bis parteikommunistischen Kreisen, also die Junge Welt hat sich sehr stark propagiert von Anfang an. Und es war ein sehr heterogenes Bündnis, was da dabei war. Und es gab aber andererseits auch von Anfang an sehr starke Kritik, aber auch mal wenig Dialogbereitschaft. Also, und wir hatten es dann hingekriegt, wir haben gesagt, jawohl, also sowohl in den Online-Debatten als auch im Buch, wir haben zwei Befürworterinnen, die auch erklären, warum sie die Initiative sinnvoll finden, und wir haben Kritikerinnen, die eben Argumente liefern, warum sie das ablehnen, die dann eben sagen, ja, das ist realpolitisch hier und heute, heißt das, dass eben der Staat noch aufgerüstet wird, weil wer soll das durchsetzen? Und ganz real, also da kann man dann noch so gut sagen, solidarischer Lockdown, es sind aber ja die Staatsapparate und die Polizei und die Organe, die ja nun mal hier da sind, also die das eigentlich umsetzen könnten. Und selbst wenn man sagen würde, ja, man würde dann so eine Art selbstorganisierte Sachen machen bei der Beschaffenheit, der autoritären Beschaffenheit eines Großteils der Bevölkerung in Deutschland, wäre das zumindest auch nicht unbedingt eine emanzipative Lösung. Also das war dann so die Gegenargumentation. Dann hatten wir auch im medizinischen Bereich so völlig konträre Sachen. Wir hatten mit Andreas Klein einen Bremer Arzt, auch radikal linken, der sehr stark, also sehr, sehr stark machte, auch aus medizinischen Gründen, für eine sehr strikte Regelung in der Corona-Maßnahmen, der vor allen Dingen in armen Gebieten in Bremen arbeitet, auch in Krankenhäusern, und der auch durchaus von also reale Corona-Fälle und von den Spätfolgen berichtet. Dann hatten wir mit Michael Gronawitter auch einen anderen linken Arzt, der in Berlin-Kreuzberg in einem linken Praxiskollektiv arbeitet, der wiederum also aus so einer medizinischen Sicht vieles in Frage stellt und da auch Zahlen argumentiert. Das ist einer der wenigen Beiträge, die so ein bisschen einen naturwissenschaftlichen Anspruch auch noch haben. Also das soll nur zeigen, dass es uns tatsächlich darum ging, unterschiedliche Positionen zu diskutieren und jetzt nicht selber von Anfang an zu sagen, die haben Recht, die haben nicht Recht und die anderen sind im Zweifelsfall entweder Corona-Leugnerinnen oder umgekehrt dann irgendwie alle von Gates oder Bill Gates oder von auch wem auch immer gekauft, sondern dass man tatsächlich erstmal ernst nimmt, auch in linken Zusammenhängen, gibt es unterschiedliche Positionen und es wäre eigentlich sinnvoll, also das zu machen, was die Linke am besten kann, nämlich eigentlich kann, müsste, nämlich darüber zu diskutieren, argumentativ zu diskutieren und die in Frage zu stellen. Und das ist eigentlich, also und teilweise ist es uns tatsächlich bei den Veranstaltungen gelungen, wo wir tatsächlich diese unterschiedlichen Positionen hatten und auch und wo es auch im Publikum so war, also im Online-Publikum, was wir ja auch an den Chats und so gemerkt haben, dass da wirklich Milieus nicht zusammenkamen dann, aber in einem virtuellen Raum diskutierten, die sich sonst wahrscheinlich sogar vielleicht bekämpfen. Und das ist ja, also das wäre eigentlich ein Fortschritt. Natürlich ist es so, dass dieses Buch natürlich jetzt auch ein kleiner linker Verlag und so ist, ja jetzt nicht die Hegemonial oder so eine Ausstrahlungskraft hat, dass es jetzt tatsächlich, dass man tatsächlich sagen kann, naja, dadurch ist vielleicht eine andere Diskussionskultur entstanden, das wäre ja vermessen, aber man kann zumindest dazu beitragen, oder das war zumindest der Hintergrund, eine linke Diskussion um solche Fragen überhaupt zustande zu bringen, und ohne dass es gleich so ein Glaubenskrieg ist, dass es im Grunde eine Spaltung und eine Frage, gehörst du noch zu einer linken Bewegung oder nicht, wenn du das oder jenes glaubst, dass man das überwindet. Ja? Das ist eigentlich dieser Ansatz und wie gesagt, ich will jetzt einige Stichpunkte noch sagen, was wir da alles drin hatten. Also genau, Gerhard Hahnloser hat es mit diesen unterschiedlichen Protestformen, Corona-Protestformen, die es in Berlin die letzten 2 Jahre gab, befasst. Und der war da sozusagen als Beobachter und hat das aber so ein bisschen versucht, nicht gleich so in Schubladen, Corona-Leugner oder Rechte oder Nazis, sondern er hat zum Beispiel eine Überschrift, hieß Hipster sind das wohl nicht. Also das heißt, er hat einen ganz anderen Ansatz erstmal überlegt und hat vielleicht überlegt, ja, vielleicht liegt das ja auch an unterschiedlichen Milieus, die heute im Internetzeitalter noch mehr, oft gar nichts mehr miteinander zu tun haben und dieses dann dadurch so dermaßen bekämpfen, dass das vielleicht auch daran liegt, dass da wirklich sehr unterschiedliche Milieus auf der Straße sind. Ja? Also dass die Leute, die also jetzt bei diesen Corona-Protesten am Anfang auf der Straße waren, nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch vom Milieu her so unterschiedlich sind, zu sagen mal jetzt einer eher akademisch links geprägten Protestkultur. Und wenn diese These stimmt, also er hat da einiges zu gesagt, also wenn diese These stimmt, wäre das natürlich verheerend, weil natürlich eine linke Bewegung eben nicht eben in Milieus also aufkommen müssen. Also welche Musik jemand hört, welche, ob er Punk ist oder nicht, sollte zumindest in der linken Milieu, nicht, in linken Zusammenhängen, wobei es Linke, meine ich immer, die außerparlamentarische Linke und jetzt die Partei, das sollte zumindest jetzt nicht eine Bedingung sein, im Gegenteil, sondern also, dass es gerade ein Fortschritt war in der Arbeiterinnenbewegung, dass die Milieus, dass nicht Milieus da waren, sondern eine Klasse, oder die sehr unterschiedlich war Und gerade das war ja ihre Stärke. Also das ist so ein Strang, der es da durchzieht. Da sind auch, kommen auch einige Leute zu Wort. Also Linke, die zeitweise auf diesen Demos waren und auch begründen, warum oder warum nicht. Ja. Dann hatten wir auch zum Beispiel eine Gruppe wie Kabulko. Das ist eine anarchistische Gruppe, die sich sehr stark mit Datenschutz oder überhaupt mit Überwachung befasst. Und die es ist da vor allen Dingen mit diesen dann in den letzten zwei Jahren sehr überhandnehmenden Überwachungsmethoden auch in linken Zusammenhängen, zum Beispiel bei linken Konzerten wie der Fusen, im letzten Jahr zumindest sehr kritisch auseinandergesetzt haben. Dann hatten wir eben mit Felix Klopotek, der auch manchmal bekannt ist, Jungle World und Konkretautor, der eben die Frage stellt, wie eben die Pandemie in der Klassengesellschaft doch sehr unterschiedlich ist, dass es auch auswirkt, dass es eben diese Vorstellung, ja, wir sind ja alle gleich betroffen, natürlich vor allen Dingen eben ein Mythos ist oder eine Ideologie ist, und der hat das auch gut begründet, dass natürlich längst nicht alle gleich betroffen sind. Das kann man ja schon daran sehen, dass natürlich in der Pandemie es unheimlich zugenommen hat, die Berufe wie eben Lieferdienste und so weiter, dass eben die Leute für oft prekäre Arbeitsverhältnisse, wenig Lohn, dann eben Waren und Essen und alles liefern mussten und eben auf deren Gesundheit natürlich, die ja nicht nur von der Pandemie, sondern auch von Gewitterung und sonst was betroffen war, wenig Rücksicht genommen wurde. Im Gegenteil, die Rucksäcke waren dann so voll, also die haben ja dann diese Rucksäcke, wo dann die Firmen drauf sind, für die arbeiten, von Uber über Lieferando und so. Aber auch da gab es wieder den paradoxen, positiven Effekt, das kommt auch vor, dass genau im Februar 2021, wo es eben einige wenige kalte Wintertage gab, die ersten Streiks in Berlin und in Leipzig waren, die vor allen Dingen gab, nämlich nicht in erster Linie wegen Corona, sondern, also indirekt schon, sondern weil die Lieferungen so zugenommen hatten und die Rucksäcke schwerer als die eigentlich arbeitsgesetzlich vorgeschriebenen 8 Kilo waren, 10 Kilo und mehr, und die einfach gesagt haben, das machen sie nicht mehr. Und das waren die ersten, das wird immer hier wilde Streiks bezeichnen. Daraus hat es dann, das ist in Berlin ziemlich weit, aber auch in anderen Städten, eine ziemlich neue Bewegung, Arbeiterinnenbewegung ergeben, nämlich von diesen Lieferdiensten, die angefangen haben zu streiken, die angefangen haben auch neue, also in Deutschland unbekannte Arbeitsformen, eben, dass sie einfach streiken, ohne erst mal über die große Gewerkschaft da erst alles diesen bürokratischen Weg zu gehen. Das ist dieser Begriff, der hier als wilde Streiks bekannt ist. In anderen Ländern ist das gar nicht so, da ist das Streikrecht einfach viel weiterentwickelt. Und da hat es eine neue Form von Arbeitskampf entwickelt, der dann auch weiterging. Also das fing tatsächlich an im Winter 2021 und hat es dann eben verstärkt und geht bis jetzt. Und das ist dann der letzte Teil im Buch, wo ich mich noch mal länger mit befasst habe, nämlich mit den sozialen Kämpfen und Klassenkämpfen in Zeiten von Corona, wo es auch deutlich gemacht hatte, also es ist nicht alles immer negativer, und es ist einerseits natürlich so, dass viele Linke oder viele soziale Projekte erstmal stillgestanden haben. Also es war auf einmal zwei Jahre oder zumindest über ganz viele Monate wenig öffentliche Treffen. Viele haben das ja auch privat dann so gemacht, dass sie es dann kaum getroffen haben. Und online ist eben, ist halt doch ganz schnell klar, dass man online vieles machen kann, so Diskussionsveranstaltungen zum Beispiel, aber zum Beispiel die Vorbereitung von irgendwelchen kleinteiligen Aktionen, die vielleicht nicht von allen, vor allem von den Staatsapparaten im Vorfeld schon mitbekommen werden sollten, da ist das dann schon schwerer. Und deswegen sind viele der Sachen stillgelegt gewesen. Und es ist bis heute so, dass es auch linke Zusammenhänge bis heute noch Schwierigkeiten damit haben, also das ist wieder praktisch zu reorganisieren. Das geht bis in so größere linke Zusammenhänge wie IL, also Interventionistische Linke, oder ums ganze Bündnis, die dazu ist auch das Sagen, dass sie durch nicht nur natürlich, aber dass unter Corona-Bedingungen dann die Schwächen deutlich wurden und sie dann bis heute dran zu knapsen haben. Aber, und das ist halt auch wichtig, es haben sich auch neue Kämpfe entwickelt, weil die Leute sind natürlich auch fantasievoll, entwickeln, also aus ihrer Situation heraus entwickeln sie, das ist auch immer meine These, Widerstandsformen, da brauchst du jetzt keine große Organisation oder gar Parteien. Und das Beispiel von diesen Lieferdiensten, das ist ja auch ist auf jeden Fall so, dass der Grund dann einfach war, die waren total gefragt, es war natürlich klar, man lässt das alles bestellen, man hat gar nicht so die, es ist gefragt, was das für die selber bedeutet, aber sie selber haben das dann schon deutlich gemacht, indem sie genau das gemacht haben, was ihr starkes Machtmittel ist, sie haben gestreikt, ja, und sie haben eben gefordert, dass eben die Rucksäcke, also klar, ganz konkrete Forderungen, nicht über 8 Kilo haben sollen und so weiter. Und ja, daraus ist dann eben auch so ein Bewusstsein gewachsen, haben da was erreicht, sie haben sehr schnell was erreicht, weil sie ja, wie gesagt, das ist ja so, wenn die dann 2, 3 Dienste nicht machen, das ist ja für so ein Unternehmen schon gleich ein Druck. Und das hat natürlich ihnen auch Selbstbewusstsein geschaffen und die Lust auf mehr, und mittlerweile haben sie überhaupt viele Arbeitsbedingungen in Frage gestellt. Das ist die eine Ebene, und das andere, der andere Aspekt auch in den sozialen Bewegungen, den ich da erwähnen würde, es gibt in der linken und in der feministischen Bewegung ja seit langem die richtige Erkenntnis, dass im Kapitalismus ein Opel-Arbeiter lange Zeit ein ganz anderes Ansehen hatte als eine Verkäuferin, zum Beispiel bei Schlecker, oder gar eine Pflegerin oder eine Beschäftigte in Krankenhäusern. Und da gab es ja schon Bewegungen wie die Care Revolution, Bündnis und so, die das kritisiert haben. Es war aber immer noch sehr stark auf die linke Bewegung bezogen oder beschränkt. Und aber jetzt durch die Pandemiebedingungen, ganz am Anfang gab es ja diesen Applaus vom Balkon für Pflegekräfte und so, da wurde auf einmal deutlich, dass tatsächlich ein Großteil dieser fossilen kapitalistischen Industrie eigentlich überflüssig ist, während zum Beispiel diese ganze Care-Arbeit, also Pflege, Krankenhäuser und so, da wurde erstmal entdeckt, dass das eigentlich zentral ist, also das, was eigentlich feministische und linke Theorie und auch schon lange sagt. Und da denke ich, hat es tatsächlich was verändert dadurch. Das hat natürlich auch den Beschäftigten Mut und Selbstbewusstsein gegeben. Und dass jetzt zum Beispiel im letzten Jahr 3 Monate, 4 Monate die Berliner Krankenhausbewegung gestreikt hat für bessere Arbeitsbedingungen. Und in diesem Jahr bis vor kurzem in NRW auch im Pflegebereich. Das ist auch eine dieser Folgen, dass die Leute mitgekriegt haben. Das ist ein Sektor, ohne uns geht es nicht. Wir haben auch ein Machtmittel. Also wollen wir besser bezahlt werden, oder wir sind nicht mehr bereit, unter dem Personalschlüssel zu arbeiten. Wir wollen eben Entlastung, darum geht es vor allen Dingen auch. Das ist zum Beispiel auch eine der Folgen, die eben durch diese Erfahrungen in der Pandemiezeit entstanden sind. Also was aber oft gar nicht so gesehen wird, also was viel zu wenig gesehen wird, wo eine linke Bewegung auch dran anknüpfen kann, dass eben eigentlich Theorien oder Sachen, die sie schon lange vertreten hat, jetzt gesellschaftlich mehrheitsfähig sind. Also gerade diese Sache, also heute würde, wenn man sagt, ja, was ist wichtiger, ein Auto produzieren oder eben Pflegebereich, würde, glaube ich, heute eine große Mehrheit sagen, Pflege, Krankensachen und so, das sind wichtiger. Nur was das eben heißt, wie man das dann auch umsetzt für eine Umstrukturierung der Gesellschaft von außen, also jetzt von unten und nicht irgendwie über Institutionen. Das wäre natürlich die große Herausforderung. Nur darüber sollte sich eine linke Bewegung mehr Gedanken machen, dass sie eigentlich da durchaus positive Momente auch hat, wo sie anknüpfen könnte. Und stattdessen war aber, und das war halt auch eine Kritik, lange Zeit die linke Bewegung beschäftigt mit eben vor allen Dingen der Jagd auf die sogenannten Corona-Leugner und Leugnerinnen, die es ja zweifellos dort gab und gibt. Also es war sehr schnell klar, schon bei unserem ersten Buch haben wir das ja gesehen, dass ab Mai, März, April, also ab Mai 2020 eine neue auch rechtsoffene Bewegung auch gab. Aber es wurde eben viel zu wenig differenziert und es wurde vor allen Dingen viel zu wenig das eigentlich gemacht, was für eine Linke ja eigentlich die Aufgabe wäre, nämlich selber das Mittel der Kritik, also die Kritik, die Staatskritik, die Kritik an Gesellschaft, die ist fast völlig verschwunden gewesen da zeitweilig. Da hatte man den Eindruck, es gab da keine Differenz mehr zwischen Teilen von Antifa-Gruppen und der Regierung, und das ist natürlich fatal. Also da können gerade rechte Gruppen, die das dann so also als die wahre Opposition aufspielen, können genau dann da reingehen. Und ich meine, das Fatalste war dann, wo es dann auch so Parolen gab wie "Wir impfen euch alle" oder sowas von Antifa-Gruppen, weil da natürlich dann auch ein Angriff auf den eigenen Körper von Menschen war. Weil es ist natürlich klar, dass in der Antifa-Gruppe gegen rechtes rechte Gedanken, rechte Ideologien vorgehen soll, aber jetzt eine medizinische Maßnahme anzudrohen, das war natürlich immer die Frage, wie ernst es war oder so, aber trotzdem haben es viele Leute, und das weiß von Elisabeth Voss, die dann eben viele, auch gerade Frauen, es als eine sehr übergriffige Form empfunden, wenn junge Antifas diese Parole schreiben, ohne eben auch zu registrieren, wie das dann ankommt bei Leuten, die vielleicht selber Opfer von Zwangsmaßnahmen gegen ihren Körper wurden. Ja. Also da gab es wirklich, denke ich, innerhalb von linken oder auch antifaschistischen Kreisen Fehlentwicklungen, die es eigentlich kritisch aufzuarbeiten gilt. Das ist eigentlich, soll ja auch ein bisschen der Sinn von so einer Diskussion sein. Und dann ein bisschen zum Abschluss die Frage, naja, man könnte ja jetzt sagen, die letzten Monate, ja, es ist ja alles wieder gut. Also Corona ist natürlich noch ein Thema, kriegen ja alle mit, jetzt wieder ein bisschen mehr, es steigen ja auch die Zahlen wieder, aber es ist auffällig, dass es doch anders diskutiert wird als vor ein, zwei Jahren. Und es wird zwar auch jetzt registriert, dass die Zahlen wieder steigen und so, aber es wird, also anders als noch vor zwei Jahren, deutlich weniger diese autoritäre Formierung rausgenommen. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, woran lag es? Liegt es daran, dass jetzt gesagt wird, okay, die Staatsapparate denken, jetzt sind die meisten Leute geimpft, die Gefahr ist vorbei, das wäre eine Erklärung. Oder liegt es auch daran, dass jetzt dieser Diskurs nach dem Ukraine-Krieg teilweise diese autoritäre Formierung sich verlagert hat, dass jetzt ja auch eine Kritikunfähigkeit wieder ist, an anderen Fragen, wo dann aber ganz schnell eben auch radikal-pazifistische oder radikal-antimilitaristische Positionen, die nun überhaupt nichts mit Putin und diesen ganzen Regimen zu tun haben, auch in dieselbe Ecke gestellt werden. Also wo dann der Corona-Leugner von damals die Putin-Versteher von heute sind. Das wäre zumindest eine These, die man kritisch hinterfragen sollte. Also dass weiter ein autoritäres Potenzial da ist auch, und eine irgendwie Nähe zur Regierungsposition, aber dass eben nicht mehr der Fokus auf der Pandemie liegt, sondern jetzt auch in einer außenpolitischen Sache. Also das wäre eine sehr negative Entwicklung natürlich, aber auch das sollte man genauer registrieren, weil wie gesagt, es tatsächlich ähnliche Verwerfungen da auch gibt. Stattdessen sollte doch eine linke Bewegung, die eben nicht parteifärbig und eine Großorganisation ist, genauso ist besinnen auf die Tradition der Kritik, auch der polemischen Kritik, ja, aber eben nicht eben vorschnell eben kritikunfähig zu sein oder vor allen Dingen dann ganz klar auch die Distanz oder den Abstand zu eben autoritären Staatsmodellen weiter zu erhalten. Und genau diese Kritik, da gibt es sehr viele, auch Linke, also die eben genau diese Kritik, die das mit Besorgnis gesehen haben, ich erinnere nur an Joachim Hirsch, den kennen wir das noch, das war ein Soziologe, der in den 70er Jahren, neben an Juli, sehr bekannt war als Staatskritik, also ein Theoretiker der Staatskritik. Also der Joachim Hirsch, der eben jetzt mit über 80 noch in Linksnet, in so einem Internetforum schreibt, und der mit der Überschrift, was ist aus der Linken geworden, auch diese Frage gestellt hat, ja, warum eine Linke nicht mehr ihre Instrumente genutzt hat, nämlich eben die Kritik an den Verhältnissen, als wie eben jetzt mit der Spritze, jetzt einfach mit der Drohung und der Impfung zu handieren. Das ist doch überhaupt nicht ihre Aufgabe. Ja? Also das ist eigentlich absurd. Also genau, und diese Frage steht natürlich weiter im Raum, ob die Linke, also wie gesagt, immer zu sagen, die Linke als gesellschaftliche Bewegung, nicht als Partei, ob das womöglich auch an einer Veränderung in den gesellschaftlichen Verhältnissen liegt, dass sie diese Funktion nicht mehr so wahrnehmen kann. Es wäre das Stichwort, dass eben wir scheinbar umkämpft sind von Katastrophen, dass es die Menschen heute, auch die Linken, also eher ein Ende der Welt als ein Ende des Kapitalismus vorstellen können, dass wir auch bis in die Kunst hinein, in große Teile der Kunst, so eine Vorstellung ist, die Welt stirbt oder die Erde stirbt oder sowas, dass eben Wetterphänomene, die es jetzt gibt, dass die gleich zu Katastrophen und Gefahren, also man macht das Radio an, es ist irgendwo heiß, wir haben ja im Sommer schon, es ist die neue Katastrophe, im Winter es schneit mal ein paar Tage, neue Katastrophe, also dass so eine, dass wir im Spätkapitalismus in so einer Phase sind, wo statt einer Utopie, wie man eine neue Gesellschaft aufbaut, die eben 1917, 18 nur war, nach der Oktoberrevolution, also noch in der revolutionären Phase der Bolschewiki, also vor dem Stalinismus, oder auch bei den Anarchisten in den Räterepubliken, mitten in der Pandemie, nämlich damals der sogenannten spanischen Grippe, die aber eigentlich gar nicht aus Spanien kam, die kam eigentlich über den Ozean, aus dem Krieg, gab es damals aber überall auf der Welt, eben tatsächlich Utopie, wie bauen wir was Neues auf, ja, und da findet ganz, ganz wenig Literatur, auch, es gibt ja viele Historikerinnen, die auch Archive durchgehen, nicht nur die Propagandaschriften, die ja immer doch, klar, die man ja immer bei allen Gruppen mit Vorsicht genießen muss, die sind ja immer Propaganda, aber auch die internen Auswertungen, es ist wenig damals über die Pandemie, also die durchaus vergleichbar ist mit der Corona-Pandemie, die spanische Grippe von 1917 bis 21. Damals, ob das daran lag, dass damals eine Welt in Aufruhr war, dass damals von Moskau bis Münchner Räterepublik Bremen überall diskutiert wurde, wir bauen eine neue Welt auf, und dass heute eben eigentlich überall dieser Grundpessimismus ist, nach dem Motto, wie lange überleben wir noch, wie lange gibt es die Erde noch, oder die Erde wird es natürlich noch lange geben, wie lange gibt es noch Leben auf der Erde, das ist ja eigentlich die richtige Frage, und ob vielleicht das philosophisch dazu geführt hat oder dazu führt, dass wir in so eine Schleife geraten, also das, denke ich, sollten wir auch sehen, dass da gar nicht, dass das auch nicht so unbedingt, dass da nicht, natürlich überhaupt keine geheimen oder sonst wie Mächte dahinter steht, da wirst du mich ganz klar von distanzieren, da bin ich ganz klar Materialist, also diese Vorstellung, dass das irgendwie inszeniert wird von Gates und so, das teile ich überhaupt nicht, sondern ich denke eher, dass es hinter dem Rücken im Spätkapitalismus, also man könnte ja mit Adorno und so sagen, eigentlich ist der Kapitalismus überreif, er ist ja übrig geblieben, dass es dann also eine große Dystopie, eine große negative Sache entwickelt, auch in der Philosophie, in der Kunst, und dass das dazu beitragen könnte, zu diesen Phänomenen. Also wenn das so wäre, also das sollte man zumindest im Auge behalten, das sind ja Gedanken, die auch schon in der Frankfurter Schule, Adorno oder Walter, ich glaube, hier sind fast alle Studierte, da kann man ja auch so theoretisch, und Walter Benjamin und solche Leute haben sich ja das in 30er Jahren mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus und Faschismus und Ähnliches gedacht. Wenn das so wäre, wäre das natürlich auf jeden Fall die schwierigste Phase, weil das ist nichts, was man so einfach voluntaristisch mit einer besseren Organisation oder besseren Aufklärung überwinden kann, wenn es diesen Grundpessimismus gibt. Aber ich würde das zumindest im Benjaminschen Sinne, würde ich mal sagen, in die Diskussion werfen, dass eben es der Spätkapitalismus ist, der eben durchaus vorhandene Probleme nicht mehr in einem optimistischen Sinne, positiven Sinne lösbar macht, zum Beispiel eine Pandemie. Das war damals 1917, 18 besseres Gesundheitssystem. Das haben alle gefordert in der Revolution, auch erfolgreich, sondern dass wir dann eher so eine Vorstellung haben, ja, es geht doch alles den Bach runter und dann muss man es nur noch sozusagen gegen die jeweils anderen Gruppen also Recht haben wollen. Ja. Das wäre zumindest, also da habe ich jetzt keine Antwort für, aber es gibt zumindest, denke ich, auch mehr Leute, die sich in diese Richtung auch Gedanken machen, dass das eine tiefgreifendere Krise des Spätkapitalismus ist, die eben, wo eben dieser Grundpessimismus dazu führen kann, eben, also dass eben ganz viele Erscheinungen, die eigentlich beherrschbar sind mit der heutigen Technik und mit der heutigen Möglichkeiten, zu einer Menschheitskatastrophe gemacht werden und die dann dadurch, dass es so einen Diskurs gibt, der auch wirkungsmächtig ist, auch dazu, dass es dazu wird, ja. Das heißt, es sind dann nicht die Naturverhältnisse alleine, sondern es ist dann dieses ganze Denken und das Handeln der Menschen, die dann dazu führt, dass dann das eintritt, was ja eigentlich verhindert werden sollte. Ja. Das zumindest ist im Buch auch angeknüpft. Also das geht halt auch ein bisschen gegen so einen Optimismus, den es in ganz vielen linken Bewegungen auch oft gab. Und es gab halt mit Recht auch schon immer in anarchistischen und Linksdissidenten zusammenhängen von Adorno bis Benjamin, diese andere Komponente, dass dieser Fortschritt, dass ja berühmtes Bild von Benjamin, der, vom Engel der Geschichte und so, dass dieser Fortschritt auch in eine andere Richtung geht und dass wir vor so einem Phänomen widerstehen und dass deswegen diese Corona-Debatte und so auch ein Teil dessen sein kann. Und ich würde nochmal abschließen mit einem Artikel aus der Jungle World mit zwei Sätzen, wo es halt auch ganz interessant wird, wo es genau um diese Frage ging, wie eben linke Milieus früher reagiert hätten und wie sie heute reagieren. Da geht es auch so um Fragen der Provokation, da geht es um ganz viele so, also das geht über das Corona-Verhalten hinaus. Vor einigen Jahrzehnten hätte eine Pandemie möglicherweise ganz anders ausgesehen. Da hätten sich Konservative über die Möglichkeit gefreut, Überwachungsmaßnahmen und Freiheitsbeschränkungen einzuführen, während sich Punks und Hippies auf ihr Rest zu feiern, berufen und heimlich Partys veranstaltet hätten. Jetzt pressen Porsche-Fahrer von Freiheit und die Linksalternativen fordern Zero-Covid. Also der Autor findet das ja gut, also der hat da eine andere Einschätzung, aber ich, also, oder was heißt eine andere Einschätzung, der sieht das erstmal im Positiven haben, aber ich finde die Beobachtung, finde es, ist genau erstmal wichtig, dass man das festhält, dass das tatsächlich ein Bruch war und die Frage, ob das eine Wendung zu mehr Solidarität ist oder ob das vielleicht gerade das Gegenteil ist, ich denke, das wäre ja auch Gegenstand einer linken Debatte. Und ist vielleicht genau das, dazu sollte das Buch eigentlich anregen. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja auch Fragen oder auch Kritiken oder so. Auch gerade wird mich auch freuen zu diesen philosophischen Frage, zu dieser Frage dieser grundlegenden Pessimismus, weil das ist auch, finde ich, ein neuerer Gedanke, was es da andere Leute zu denken oder ob das völlig absurd ist oder ob das schon selber eine Verschwörungstheorie grenzt, das wäre ja alles denkbar, aber ich fände es interessant, das zu diskutieren und wer mehr noch lesen will, wie gesagt, ein paar Bücher habe ich da vorne ausgelegt. Ja, danke. Genau, also wir würden jetzt noch kurz Zeit.